Es geht weiter mit Börse, Max Bantay und hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren, wunderschönen Video. Es geht gleich weiter mit einem Gespräch zwischen Guts und Griffith. Und zwar, Guts und Griffith haben ein Gespräch geführt, wo Guts Griffith gefragt hat, wieso rettest du mich schon wieder? Wieso tust du das? Und Griffith erwiderte ihn nur mit, muss es für alles einen Grund geben? Also das hat nochmal die Freundschaft zwischen den beiden herausgestellt, beziehungsweise da... Es hat einfach gezeigt, dass für Griffith Guts einfach wichtig war. Dass sich da schon eine Freundschaft entwickelt hat mit der Zeit. Genau, also Nakama Power war schon damals einfach vorhanden. Sasuke! Naruto! Und dann kommen sie an ein neues Königreich an, wo sie direkt engagiert werden als die Söldnertruppe für einen ganz großen König, der direkt sehr weird auftritt. Und man merkt es ja auch an seiner rechten Hand, dass sie nicht wirklich gerade willkommen sind, aber es ist halt notwendiges Übel, was das Königreich drauf eingehen muss, weil sie gewinnen sonst halt nicht die Schlacht. Aber es hat sich herausgestellt, dass Griffith und Guts beziehungsweise die ganzen Falkenbande ziemlich erfolgreich war in dem, was sie tut. Viel erfolgreicher, als dass die Kollegen aus dem eigenen Königreich machen. Und das hat sie natürlich innerhalb des Adels ziemlich unbeliebt gemacht, aber innerhalb des Pöbels, des Volkes, hat es sie ziemlich beliebt gemacht. Und so entwickelte sich der Aufstieg von Griffith und der Falken. Ja, die hauseigene Armee des Königs war halt einfach, ich glaube, es waren die Weißen Drachen, hießen die sogar. Es waren einfach Pussys. Ja, und die waren halt einfach gekränkt und stolz. Als sie das erste Mal das Königreich betreten und dem König vorgestellt werden, kommt auch direkt die Tochter des Königs hervor, als der schüchternde Maid von nebenan, und zwar nämlich Charlotte. Und dann wird sie von Griffith vom Stolpern gerettet und Griffith kassiert deswegen direkt eine Backpfeife. Ja, also absolut verdient. Für seine Homosexualität war das Mindeste, was er bekommen sollte. Aber da haben wir schon so bereits erst Anzüge, okay, da ist die Tochter des Königs, die hat vielleicht romantische Gefühle für Griffith, weil er tritt halt auf. Aber er tritt halt auf als der edle weiße Ritter praktisch aus kleinem Hause. Und der Leser kann sich da schon denken, vielleicht entwickelt sich was zwischen der Prinzessin und Griffith. War sowas wie ein Robin Hood oder so ein Indiana Jones. Ja, und dann finden noch ein paar Gespräche statt zwischen dem Adel, die sich ja austauschen. Okay, da sind die Falken, sie sind ja sehr beliebt auf einmal, aber dafür sind sie auch sehr erfolgreich bei der Schlacht. Ja, also der Adel hat ein ganz großes Problem mit diesen Leuten, denn die wollen natürlich nicht ihre Vormachtstellung verlieren. Durch Leute, die irgendwie aus dem niedrigen Stand kommen. Ja, und deswegen gibt es einen kleinen Putschversuch, so nenne ich das jetzt mal. Es kommt nämlich zu einem Jagd, zu einer königlichen Jagd und der Adel schmiedet einen Plan, Griffith dabei mit einem Giftpfeil zu töten. Genau, aber Griffith konnte diesen Angriff überstehen, weil sein Bechelit den Angriff quasi pariert hat, den er getragen hat. Also das zeigt einfach, dass in Berserk nichts zufällig passiert, sondern dass Berserk einfach eine starke Verbindung mit dem Schicksal hat. Also alles, was in Berserk passiert, soll auch so passieren. Die Entwicklung dessen kann man nicht aufhalten. Dann kommt eine ganz berühmte Szene. Warte mal, ich glaube, du hast vergessen, auf die Beziehung zwischen Griffith und der Prinzessin einzugehen. Also Griffith will sich quasi hochschlafen, könnte man sagen. Ja. Das kristallisiert sich dann nach und nach raus. Also erstmal, als sie sich begegnen, hilft er ihr halt auf und danach, nachdem er ja praktisch jetzt den Angriff überlebt hat mit dem Giftpfeil, dann kommt nochmal die Königin, heult und sagt, hier, es tut mir leid und so, und man merkt so, Griffith ist halt der ältere Held, so sie bewundert ihn ein bisschen und sie findet ihn deswegen auch anziehend, weil er ist halt sehr schön, er ist halt sehr edel und dass er jetzt da sich hochschlafen will, kann man sich eigentlich nur denken, dass da noch was kommt, aber das ist jetzt noch im dritten Maxband noch nicht so der Fall. Sag ich mal, die ganze Bevölkerung hat gedacht, der Angriff geht auf die Prinzessin, aber Griffith hat sie vermeintlich verteidigt und nun ist er noch beliebter als zuvor. Und dieser Adelmann, wie hieß der nochmal? Ich vergesse die ganzen Namen. Meinst du diesen Minister oder was? Genau, mit den langen Haaren. Achso, oder Julius meinst du? Ach, Julius, genau. Der gute Julius will natürlich er findet das natürlich scheiße und sowas und er wird hier als ein Antagonist praktisch immer mehr und mehr aufgebaut, der halt seine Pläne im Hintergrund schmiedet und immer wenn irgendwas nicht klappt, dann ist er so, ja, es ist halt so ein bisschen komödiantisch auch so, das ist so wie bei den Schlümpfen von Gargamel, och, schon wieder ist mein Plan nicht zunichte gegangen, jetzt muss ich mir einen neuen Plan ausdenken. Ja, genau. So ist es irgendwie. Aber Griffith kommt dahinter, dass er dafür verantwortlich ist und ja, sagt zu Guts, hier, brech mal bitte bei ihm ein und töte ihn. Leider geht es schief, denn er erwischt Julius nicht zuerst, also er erwischt schon Julius, wird dabei aber vom Sohn von Julius erwischt und muss leider den Sohn töten. Das hat auch Guts, würde ich sagen, ziemlich mitgenommen, denn zuvor hat er Julius und seinen Sohn, sag ich mal, beobachtet, wie sie das Training, wie sie eben zusammen trainiert haben. Das hat Guts an Gambino ein bisschen erinnert. Und er hat ja auch noch bis heute Albträume von Gambino und der Vergewaltigung. Das darf man nicht außen vor lassen. Dementsprechend ist auch ein ziemlich interessanter Punkt. Ja, und später hat er noch Albträume, oder besser gesagt, er bereut es, dass er so ein unschuldiges Leben dadurch genommen hat. Man merkt es ja auch schon, als er sein Schwert durch ihn, als das Schwert Julius Sohn durchbohrt, merkt man halt, zeig mal so, wie Guts guckt. Er guckt wirklich komplett leer und emotionslos, weil er sich halt im Inneren denkt, oh fuck, ich hab grad ein Kind getötet. Fuck. Ja, genau. Also ziemlich düster und konsequent. Das hat ihn auch ein bisschen an sich selbst erinnert. Aber er ist ja loyal und dementsprechend, als er der Falkenbahn dabei getreten ist und sich Griffith unterworfen hat, blieb ihm nichts anderes übrig. Ja, wie in Dresden ist halt Griffith mit der Prinzessin unterwegs, versucht da halt die Beziehung mehr und mehr aufzubauen, dass die Prinzessin sich immer mehr in ihn verliebt. Ja, also da kommt ja auch eine Schlüsselszene, denn Griffith meinte eben, für mich kann ein Freund nur der sein, der seinen eigenen Traum verfolgt. Und das hat Guts eben mitbekommen, der komplett kaputt war, der Pfeile in sich hatte und teilweise blutete. Das hörte eben Guts alles mit, mit Kiaska eben. Und da hat er erkannt, oh fuck, was tue ich hier eigentlich? Jeder hat seinen eigenen Traum, jeder hat sein eigenes Ziel im Leben, außer ich. Ja, was bin ich, wer bin ich, was tue ich hier überhaupt im Leben? Das ist der Punkt, wo er sich gedacht hat, okay, damit ich Griffith ebenbürtig werden kann, muss etwas geschehen. Es ist auch später was geschehen. Dann gehen die Falken nochmal auf Jagd und, ach ja, Quatsch, da gehen die Falken nochmal auf eine Schlacht. Erstens bahnte sich eine Beziehung an zwischen Guts und Kiaska und hier wurde auch offenbart, was in Kiaska eigentlich vorgeht und wieso sie Guts so beneidet. Aber was interessant ist, dass Kiaska sich Guts geöffnet hat und dadurch, dass Guts sich Guts geöffnet hat, ja, konnte Guts davon profitieren. Genau, Kiaska hat sich Guts geöffnet und in der Psychologie ist es so, wenn man sich jemanden öffnet, dann öffnet man sich auch dem anderen. Und ja, Guts hat dann später auch seine Gefühle Kiaska erklärt und hat ein bisschen Griffith nachgeeifert. Das heißt, für Guts war Griffith auch eine Art Vorbild. Ich bin jetzt gerade noch bei der Szene, wo dem ja Kiaska ja gefallen ist, hat Guts sie ja praktisch gerettet und während sie halt ihren Krankheit, also ihre Tage überstehen sollte, hat er sie halt gewärmt in einer Höhle. Das heißt, das war das erste Mal, es ist halt eine gute Analogie, weil nachdem ja Guts von den Falken gerettet wurde, hat ja Kiaska ihn ja damals selbst gewärmt, komplett splitterfasernackt. Und jetzt war das aber genau andersherum, jetzt war Guts nackt und hat sie gewärmt. Ja genau, das sind immer diese kleinen Referenzen, die man gar nicht sieht, aber die durchaus vorhanden sind. Und dann kam es ja auch zum Flashback von Kiaska, der gezeigt hat, wieso sie so denkt, wie sie denkt. Und der war eigentlich auch ganz interessant, denn hier wurde gezeigt, dass Kiaska ein Bauernmädchen war in einer armen Familie und sie von einem Fürsten mitgenommen wurde. Dieser hatte aber nur im Sinne, sie zu vergewaltigen. Und dann kam Griffith, der edle homosexuelle Ritter, und hat sie gerettet und hat ihr die Entscheidung gelassen, töte diesen Mann oder lass dich von ihm vergewaltigen. Und sie hat sich dafür entschieden, ihn zu töten. Ob sie ihn jetzt absichtlich gestochen hat oder ob es aus Versehen passiert ist, sei mal dahingestellt. Aber seitdem hat sie auch Griffith bewundert und wollte, dass die rechte Hand von Griffith werden. Ja. Es gibt da ein paar signifikante Unterschiede, und zwar Kiaska bewundert ja Griffith in dem Sinne, und wie du sagst, für sie ist er halt wie ein Prophet, aber Guts bewundert zwar auch Griffith, aber er will halt ihm ebenbürtig werden, während Kiaska komplett damit zufrieden ist, unter ihm zu stehen. Ja, genau. Aber Guts will noch einen Schritt weiter gehen und quasi ebenbürtig sein, genau. Dann gehen wir weiter zum vierten Maxband, und da haben wir einen kleinen Flashback, wo wir Griffith sehen, der, das haben wir aus der Perspektive von Kiaska geschildert, und zwar nämlich steht auf einem Balkon mit einem älteren Mann, und es sieht danach so aus, als hätte Griffith mit dem Mann geschlafen. Warum hat er das gemacht? Nein, also er hat nicht einfach so mit ihm geschlafen, sondern er ist halt homosexuell. Von einer Skala von 1 bis 10 ist er eine 15. Also Griffith wurde von Anfang an im Manga als homosexuell etabliert, und er hat nochmal dann später deutlich gemacht, dass er auf ältere Männer steht, weil er wollte, also er hat ja nie Liebe von seinem eigenen Vater bekommen, und er wollte eben diese Liebe von älteren Männern bekommen, um diese Liebe zu kompensieren, die er nie erhalten hatte. Und das macht nochmal deutlich, wie homosexuell Griffith eigentlich im Manga wirklich ist. Ja, da spricht der Russe aus dir. Wodka bleibt Putin. Keine Schwule in Russland, nicht mit uns. Ja, nein. Also es geht dann wieder zurück zu den Falken, und da gibt es auch eine ganz coole Szene am Anfang, wo Griffith sich badet und mit Kiaska redet, und ich glaube, da erklärt ihr, warum er ja mit dem Mann damals geschlafen hat, um an Geld zu kommen, weil ja, erinnerst du dich, er hat ja praktisch sich selbst so stark gepackt in den Arm, der Griffith, dass er geblutet hat. Ja, genau. Viele Kameraden sind ja von ihm gestorben, und was ihn auch geprägt hat, waren tote Kinder, die für ihn gekämpft haben, die auch einen großen Traum hatten. Ja, das eine Kind wollte ja Ritter werden. Es musste für Griffith sterben, und Griffith wollte einfach weniger Tote haben und wollte mehr Opfer verhindern. Und das konnte er nur tun, indem er eben mit diesem älteren Mann geschlafen hat, beziehungsweise mit diesem König. Dadurch konnte er Waffen finanzieren und Ausrüstung und konnte so mehr Tote verhindern. Also direkt schon an der Stelle, Griffith ist einfach nicht nur ein kalter, intelligenter Bursche, sondern ihm liegt was an seinen Kameraden und er, irgendwie ist er zu dem Zeitpunkt einem noch viel sympathischer als Guts, weil er halt wirklich so Nackammer-Typ ist und Guts einfach nur eine wilde Bestie ist. Ja, genau. Also von Anfang an war das alles ein Kalkül, um so einen großen Traum zu erreichen. Kommen wir nochmal zurück zur Griffith-Szene. Also bei Griffith war es auch so, dass ab diesem Zeitpunkt, also zumindest auch laut den anderen Charakteren und laut Kreska, hat er Abstand von seinen Leuten genommen, damit er nicht zu sehr unter den Umständen leiden muss. Er hat sich quasi eine dicke Eisschicht um sich herum aufgebaut, damit er an den toten Menschen, die für ihn im Kampf sterben, damit er an diesen Umständen eben nicht zerbricht im Endeffekt. Und das ist auch so eine ganz interessante Sache. Und er hat auch bei dieser einen Schlüsselszene schnell geswitcht. Also er war vollkommen in sich kaputt, aber konnte wieder schnell zu dem alten, sympathischen, edlen Griffith wechseln. Dann, nachdem ja Kaska und Griffith aus der Höhle fliehen wollten, kommt es dann zu einer Begegnung mit einer großen Armee an Rittern, die ja den beiden ja übelst wollen. Und es kommt zu einem großen Kampf. Kaska muss leider fliehen, um Hilfe zu holen. Aber Guts legt sich mit einer großen Armee an Rittern an, beweist mal wieder, dass er ein richtiger Berserker ist und wirklich sich mit 100 Leuten auf, anlegen kann. Ja, genau. Aber das ist jetzt... Ich finde, das ist eine der Szenen, die nicht so interessant sind. Guts wird gerettet und Kaska, er wird verarztet. Dann kommt es zu einer ganz... das sage ich immer wieder, kommt es zu einer richtigen Szene. Jedenfalls, die Falken feiern einfach mal wieder mal. Und Guts sitzt ganz allein auf einem Felsen und auf einmal kommt Kaska hinzu und öffnet sich ihm und sagt, will sich dafür praktisch, danken zeigen, dass er sich ja so um sie gekümmert hat und ihr das Leben gerettet hat. Und beide kommen nochmal sich in ein Gespräch beziehungsweise näher, können beide den anderen besser kennenlernen und... Ja, aber das ist genau die Szene, die ich gemeint habe, wo Guts nacheifert und sich vorstellt, dass die Szene genauso abläuft wie damals mit der Prinzessin und Griffith. Und dass er sich auch Kaska als Prinzessin vorstellt. Das zeigt nochmal, wie viel Respekt er vor Griffith hat und wie er ihm eigentlich nacheifert. Und da hat er auch nochmal erwähnt, dass jeder seinen eigenen Traum verfolgt, jeder auch seinen eigenen Traum hat, außer er selbst. Und um sich weiterzuentwickeln, passierte dann eben etwas später im weiteren Verlauf. Danach kommt eigentlich nicht mehr so viel Großartiges, kommt dann wieder zu einer sehr großen Schlacht, wo auch dieser alte König zurückkommt, der damals ja mit Griffith geschlafen hat und sagt, ich will Griffith auf jeden Fall haben, um jeden Preis bringt ihn mir. Und wie endet das Ganze? Griffith gewinnt mit einer perfiden Taktik und konnte den König überlisten mit seiner homosexuellen Aura. Keine Homos hier in Russland. Nicht mit uns. Das gab ihm und seiner Bande natürlich große Prestige-Punkte von der Bevölkerung. Und es kam dazu, dass die ganze Bande in den Adel erhoben wurde. Aber dafür muss man noch kurz erwähnen, als diese 100-jährige Schlacht endet, sieht man, dass sie die ganze Zeit beobachtet werden, und zwar nämlich durch Zod. Zod, genau. Der sogar Guts geholfen hat, in einer gewissen Art und Weise. Und was hat er gemacht? Also besser gesagt, Zod hat hier an der Stelle akzeptiert, dass Guts einfach einen Weg folgt, dass das Schicksal so vorgesehen hat, und wenn er eben Hilfe braucht, dann muss Zod, auch wenn er es nicht will, ihm trotzdem helfen. Genau, denn Guts musste überleben, denn Guts musste ein Teil der Eclipse werden, denn ansonsten wäre es gar nicht zustande gekommen. Guts hätte Griffith nicht verlassen, Griffith wäre nicht so dieser gebrochene Mensch, der er dann später war, all das wäre nicht passiert. Um das Schicksal seinen freien Lauf zu lassen, war Zod eben ein Teil davon und hat Guts dementsprechend geholfen, damit das Ereignis, was später kommt, passiert, und zwar die Eclipse. Wie du schon vorhin gesagt hattest, es kommt dann zu einem großen Wendepunkt, und zwar nämlich, nachdem die 100-jährige Schlacht geführt wurde, erfolgreich wohlgemerkt für die Falken, werden sie alle in den Adelstand aufgenommen. Das heißt, sie machen sich in dem Adel selbst unter den Reihen noch unbeliebter, aber dafür noch umso beliebter beim Volk. Ja, genau. Das hat den Adel ziemlich wütend gemacht und auch den Minister, der als Lachfigur etabliert wurde. Und auch die Königin mischte jetzt mit. Da haben wir auch diesen kleinen Game of Thrones-Vibe, der in der Golden Age Trilogie, was in den Filmen komplett weggelassen wurde. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, was da passiert? Ich habe das einfach so empfunden, dass man in The Golden Age war das halt wirklich Aktion, Aktion, Aktion, Aktion. Und im Manga hast du halt Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Nach jeder großen Schlacht, nach jedem großen Ereignis zeigt man immer wieder den Adelstand, der darauf reagiert und einfach dagegen vorgehen will. Man sieht, dass jeder irgendwie darüber redet, was eben passiert ist. Es kriegt so einen ganzen politischen Unterton. Ja, genau. Aber da muss man natürlich sagen, Griffith hatte auch ein bisschen Gewissensbisse, denn er hat ja die komplette alle Minister quasi ausgelöscht mitsamt der Königin. Und da hat er auch ein bisschen Gewissen und sagte zu Guts, ist das okay, dass du das machen musst? Also alle abschlachten. Ja, und Guts fand sich damit ab, weil er halt ein Teil des Ganzen war. Er hat das einfach akzeptiert, dass er jetzt, egal was es geht, wenn Griffith ihm einen Befehl gibt, dann macht er das einfach. Ja, genau, er hat das akzeptiert. Es gab auch eine sehr interessante Szene, in der gezeigt wurde, was Griffith in seiner Freizeit macht. Und er hat Briefe geschrieben und hat auch verschiedene Bücher gelesen. Und da ging es unter anderem um Kamasutra. Genau, und in einem Panel sieht man dieselbe Stellung später in der Eclipse vorkommt, wo, Spoiler, wo Griffith Kyosuke vergewaltigt. Exakt dieselbe Stellung. Das heißt, könnte man, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, es kann nur ein Foreshadowing sein. Hat er aus diesem Kamasutra-Buch abgelesen oder hat sich davon inspirieren lassen? Also der homosexuelle Griffith hat sich davon inspirieren lassen, unglaublich, nicht wahr? Wir müssen auf jeden Fall einen Counter einführen für den Begriff homosexuell. Aber Griffith ist halt homosexuell. Ja, schon. Aber es ist auch ein Teil von der Gegensätzlichkeit. Während wir halt einen heterosexuellen Gatz haben, haben wir halt den Gegensatz, den homosexuellen Griffith. Ja, genau. Aber mit der Zeit wurde Griffith halt immer schwuler und schwuler, vor allem dann in den späteren Bänden. Dann endet es auch dem Ende, und zwar nämlich, dem sich die Falken eingelebt haben und man muss einfach den sagen, an der Stelle, den Falken geht's einfach gut. Sie haben sich ein gutes Leben aufgebaut. Und Guts sagt sich hier an der Stelle, es reicht, ich habe keinen Bock mehr, ich flüchte jetzt, ich verlasse euch und gehe jetzt meinen eigenen Weg. Einige der Falken versuchen ihn zwar noch umzustimmen, aber er hat seine Entscheidung getroffen. Ja genau, aber es war auch die Zeit, wo er sich komplett in die Bande integriert hat, er war von allen akzeptiert und fühlte sich dort wohl. Also er lernte zum ersten Mal so wirklich, was Freundschaft bedeutet. Das hat ihm hat es ziemlich Spaß gemacht, in dieser Bande zu sein, aber er musste seinen eigenen Weg gehen, um Griffith zu übertreffen. So sah er das zumindest. Er musste sein eigenes Ziel im Leben finden. Dafür musste er eben die Falkenbande verlassen. Und da schließen wir eben zu dieser Szene an, wo ihn die Falkenbande überreden wollte, doch zu bleiben. Aber Guts hat seinen Entschluss gefasst und dann kam es zu einem dramatischen Kampf zwischen Griffith und Guts. An der Stelle bewies auch Guts, dass er Griffith das erste Mal wirklich überlegen war. Und jetzt konnte man wirklich das Leser sagen, gut, Guts hat sich praktisch die letzten Jahre sehr entwickelt. Er hat sich hochgekämpft praktisch, auf dem Level von Griffith zu sein. Vielleicht war er sogar zu dem Zeitpunkt besser als Griffith. Und er hatte sich das Recht erkämpft, seinen eigenen Weg zu gehen. Er war wieder frei. Genau. Und das Einzige, was Guts immer gemacht hat, war zu kämpfen. Kämpfen. Während Griffith natürlich auch andere Dinge erledigen musste. Wie zum Beispiel Bücher lesen und diese Briefe schreiben. Aber Guts, er trainierte nur und kämpfte. Das war das Einzige, was er in seinem Leben getan hat. War es klar, dass Guts irgendwann Griffith übertreffen wird. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Und wir sehen uns auf jeden Fall noch.